1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Wir bitten die kleine Verspätung zu entschuldigen, aber wir sind da und ihr seid auch da. Das freut mich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Und das Thema heute Nacht heißt die schlimmste Lüge meiner Eltern. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die von ihrem Vater oder ihrer Mutter massiv belogen worden sind. Also habt ihr zum Beispiel erfahren, dass ein Elternteil ein Doppelleben führt oder vielleicht schon lange geführt hat? Oder dass eure Eltern sehr reich sind, obwohl sie vielleicht Jahre oder Jahrzehnte so getan haben, als wären sie ganz arm. Oder habt ihr vielleicht sehr spät erfahren, dass ihr ein Kind aus einer Vergewaltigung seid? Oder ist vielleicht ein schweres Verbrechen irgendwann später herausgekommen von euren Eltern oder von einem Teil der Eltern und man hat auch jahrelang darüber geschwiegen? Also, das Thema heißt die schlimmste Lüge meiner Eltern und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Nummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon geht's los mit dem Raphael und Raphael ist 42. Hallo Raphael. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja, dankeschön, dass wir heute Abend miteinander sprechen können. Ja, ich freue mich. Zum Thema hast du angerufen, die schlimmste Lüge meiner Eltern. Ganz genau. Ich versuche mal in ganz wenigen Sekunden so ein bisschen die Geschichte zusammenzufassen. Ja. Ich bin 68 geboren. Ja. Also ich war etwa 10 Jahre alt, als sich meine Eltern getrennt haben. Also sie haben sich auch viel gestritten und das war mir als Kind auch ganz recht, dass es irgendwie mal auseinanderging. Mhm. Obwohl man natürlich als Kind natürlich auch nicht Einfluss nehmen sollte. Und jedenfalls, ich habe dann auch versucht mit meinem Vater Kontakt zu halten, das ist ein bisschen abgerissen nach der Scheidung. Mit 15 hat es dann wieder geklappt, mit 21 ist wieder abgerissen und so. Also du bist bei der Mutter geblieben dann? Ich bin bei der Mutter geblieben, ja, und es mit meinem Bruder, der 4 Jahre älter ist. Ah so, ah ja. Mhm. Genau. Ja. Und ich habe dann jahrelang nichts mehr von ihm gehört, bis 2000, mhm. dann seine damalige, also die nächste Frau, mit der ich mich immer sehr gut verstanden habe, mhm. die mich anruft. Und sagt, er hat eine Gehirnblutung gehabt, ihm geht's ganz schlecht, er ist sehr krank. Dann habe ich ihn noch im Krankenhaus besucht. Mhm. Dann ist er ein paar Monate danach gestorben. Und dann war für mich sozusagen das, okay, eine sehr bewegende väterliche Beziehung, sehr mit Hochs und Tiefs, aber mehr oder weniger abgehakt. Mhm. Und dann im Jahr 2004 ruft mich ein Bekannter, ein alter Bekannter der Familie, den ich vielleicht 4, 5 Mal im Leben gesehen habe, ruft mich an auf meinem Firmentelefon und fragt mich so, wie es mir geht und beruflich und überhaupt. Und nach so einer halben Stunde des Gesprächs eröffnet er mir und sagt zu mir, wissen Sie, ich habe Grund zur Annahme, dass ich leiblicher Vater bin. Ach. Was, wie? Also das Thema war ja für mich schon längstens erledigt. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, also wir haben per Sie noch, wissen Sie, ich biete Ihnen an, dass wir gemeinsam einen genetischen Test machen. Wir treffen uns in einem Labor, gemeinsame Blutabnahme, also gut. Mhm. Habe ich zugestimmt. Mhm. Ich war am Anfang auch sehr, sehr, also ich sehr positiv gestimmt, habe ich auch gemacht, bin ich dahin gefahren. Hast du nicht sofort Hauseweg, hast du nicht sofort deine Mutter angerufen? Interessanterweise nicht, ne. Also ich bin hingefahren, habe den Test gemacht, weil er mir schon erklärt hatte, dass meine Mutter nicht so unbedingt einverstanden ist mit diesem, Durchführung des Testes, oder dass es gewisse Diskussionen gab über die Art des Testes, was hinterher für mich dann auch noch eine große Rolle gespielt hat. Jedenfalls bin ich nach dem Test, weil es für mich ungefähr auf dem Nachhauseweg war, bei meiner Mutter vorbeigefahren, und ich habe dann zu dem Zeitpunkt, da war ich 36, 37, habe ich zu ihr gesagt, ich habe nichts anderes zu ihr gesagt als wie, Mutter, ich habe gerade einen Test gemacht, wie wird der ausfallen? Ich habe nichts anderes zu ihr gesagt. Nur das Wort Test? Ich habe nur gesagt, ich habe einen Test gemacht, wie wird der ausfallen? Das hätte alles mögliche sein können. Hätte alles sein können. Ja. Sie sagt, puh, was hast du gemacht? Ich, Mutter, wie wird der Test ausfallen? Und sie guckt mich dann mit einem ganz außergewöhnlichen Blick an und sagt, Raphael, der wird wahrscheinlich positiv sein. Sie wusste es aber auch nicht sicher. Ja. Also 2, 3 Monate später haben wir dann das Testergebnis erhalten, und Und es war, ist definitiv so, der Mann, der mich angerufen hat, mit dem ich bisher per Sie war, den ich wenige Male im Leben gesehen hat, ist tatsächlich mein leiblicher Vater. Das ist ja was, Wahnsinn. Was mich natürlich irgendwo, ja, also mich hat's, irgendwo wollte ich von der ersten Sekunde an, Mensch, das gibt mir eine neue Chance, eine väterliche Beziehung aufzubauen, das mit meinem alten, gedachten Vater irgendwie nicht so richtig. Aber irgendwie beschäftigt es mich in den letzten Jahren immer mehr, weil ich bisher dachte, ich hätte eigentlich zu meiner Mutter ein sehr vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut und ein sehr, sehr, sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis. Aber das hat natürlich jetzt irgendwie alles erschüttert. Ja, verstehe ich. Weil natürlich die große Frage im Raum steht, warum hat sie dir das nicht nie gesagt? Ganz genau. Warum nicht? Vor allen Dingen, nachdem sie sogar getrennt war von deinem Vater, in Anführungszeichen. Ja, ja. Der nicht dein Vater war, nachdem sie von diesem Mann getrennt war, sagen wir es so. Also sie hat dann, ich habe sie auch gefragt. Genau, du hast sie gefragt. Was antwortet sie? Sie hat dann irgendwie versucht zu begründen, weil also eben mein Bruder kam 64 auf die Welt und ich 68. Tatsächlich habe ich dann erfahren, ja 1966 hatten meine Eltern schon, also meine Mutter und mein gedachter Vater, eine große Krise miteinander. Mhm. Und dann irgendwie war ich sozusagen so als Versöhnungskind gedacht. Mhm. Und aber meine Mutter, die wollte dann doch nicht mehr mit meinem damaligen Vater oder wie auch immer das lief. Und sie versuchte mir dann zu begründen, warum sie diesen Schritt damals gemacht hat, warum ich das Kind eines anderen bin. Da habe ich gesagt, Mutter, das ist mir egal. Aber du hattest damals deine Gründe, wo ich noch nicht mal geboren war. Die mögen gerechtfertigt sein oder nicht. Das war auch für mich in Ordnung. Aber warum hat sie es mir nie gesagt? Warum? Das konnte sie bis heute nicht sagen. Bis heute nicht. Ja, das spielt doch für dich keine Rolle, das ist doch viel besser. Mhm. Und der hätte auch nichts für dich gemacht. Dein alter Vater, der hat schon nicht für dich gesorgt und der andere hätte auch nicht für dich gesorgt. Aber das ist ja alles keine schlüssige Begründung oder keine befriedigende Begründung für dich. Ich habe es gerade nicht so ganz richtig eingeordnet. Dann ist deine Mutter diesem anderen Mann, der verstorben ist, damals fremdgegangen. Ganz genau. So war's. Mhm. Ganz genau. Und woher? Seinem Tod auch nicht erfahren. Ja, und dieser Mann, dein wirklicher Vater, ja. Wieso kam der denn auf die Idee, dass du sein Sohn sein könntest? Also die haben anscheinend sich getroffen und hat sie ihm das gesagt? Ja, ja. Also die beiden haben wohl sozusagen sehr billigend in Kauf genommen, dass jetzt aus ihrer Beziehung ein Kind zustande kommen wird. Ja. Und ich glaube, dass mein tatsächlicher Vater und auch meine leibliche Mutter das zu 99% geahnt oder auch eigentlich gewusst haben, dass ich deren Kind bin und nicht das Kind meines gedachten Vaters. Wieso hat dein Vater, dein wirklicher Vater, sich erst so spät bei dir gemeldet? Also irgendwie schien es am Anfang ein gewisser Deal gewesen zu sein, zwischen denen zu sagen, okay, meine Mutter bleibt in dieser Beziehung zu meinem gedachten Vater und er steht etwas außen vor. Und als dann später mein Vater dann gestorben war... aber immerhin, da sind 4 Jahre nochmal vergangen. Ja, ja. Mhm. Ich meine, das war ja schon vorher. Ich hatte ja schon vorher jahrelang nicht wirklich eine richtige Beziehung zu meinem gedachten Vater. Und dann haben die beiden mir die Story erzählt, ja, sie konnten sich nicht wirklich einigen, was für eine Art eines genetischen Tests sie machen. Meine Mutter wollte halt nicht, dass ich das mitkriege und merke, bevor es nicht ganz sicher ist. Das heißt, sie wollte so einen Haartest oder Schuppentest, Hauttest. Mein leiblicher Vater hat gesagt, ja, das ist aber gar keine sichere Methode. Das muss man per Bluttest machen, was wiederum meine Mutter nicht wollte. Das heißt, die haben sich gestritten. Aber dieses Gespräch, dieser Streit hat stattgefunden, als du ganz klein warst oder später? Später schon. Später schon. Das heißt, die hatten dann auch immer wieder Kontakt miteinander. Ja, ja. Meine Mutter hat mir sogar im Nachhinein gesagt, dass sie meinem tatsächlichen Vater immer wieder Bilder von mir geschickt hat, Informationen geschickt hat und so weiter. Das ist ja noch viel verrückter, als wenn die dann nie wieder voneinander etwas gehört hätten. Waren permanent ihr Leben lang miteinander verbunden und sie hat sogar Bilder von dir zu deinem Vater geschickt. Ganz genau. Das war jetzt im Jahre 2004, dass rauskam. Dass er angerufen hat, okay, und dann kam ja alles ins Rollen. Nun sind einige Jahre vergangen. Hast du denn zu deinem richtigen Vater, sage ich mal so, jetzt ein Verhältnis aufbauen können? Du hast es gerade so angedeutet. Also ich habe inzwischen zu ihm einen sehr, sehr guten Kontakt. Also ich finde ihn, wir verstehen uns sehr gut. Also ich habe wirklich den Eindruck, vielleicht ist das, was so ein bisschen der Funke, der gefehlt hat zu meinem gedachten Vater, obwohl er auch ein sehr, sehr netter, ehrwürdiger Mensch war, der ist aber jetzt mit meinem tatsächlichen leiblichen Vater auch da. Also wir verstehen uns sehr gut, obwohl ich auch mit ihm ein gewisses Vertrauensproblem habe, warum er sich denn so spät gemeldet hat. Ja. Er meinte, er wollte meine Mutter irgendwie schonen und wollte da nicht dazwischen. Und meine Mutter meinte dann, ja, sie wollte aber das Familienleben nicht. Aber ich kann die Argumente nicht einsehen, weil ich kann es völlig verstehen. Ich würde, glaube ich, emotional genauso reagieren wie du. Dass ich zu beiden Leuten irgendwie ein etwas gestörtes Verhältnis hätte, weil sie mich, du bist immerhin ein Mann von 42 Jahren, über so einen langen Zeitraum im Ungewissen, im Dunklen haben stehen lassen, was meine eigenen Wurzeln und Herkunft betrifft. Ganz genau. Und das erzeugt auch bei mir so ein gewisses, sagen wir mal, ein Urvertrauensproblem inzwischen, weil ich denke, sagen wir mal, für mich war ein Familienbande, die zu meinem Bruder und so weiter, war für mich wirklich... Oder ist für mich bis heute auch sehr, sehr wichtig, aber jetzt hier, wem soll ich denn noch vertrauen, wenn nicht? Ja, da steht wahrscheinlich so die Frage hinter, wenn die Mutter, die eigene Mutter und der Vater einen über einen so langen Zeitraum belügt, es ist eine Lüge gewesen. Wem kann man dann noch über den Weg trauen? Ganz genau, das ist genau der Punkt. Am Anfang fand ich das toll zu sagen, ich kann wieder eine väterliche Beziehung aufbauen, die Familie ist sozusagen ganz unverhofft wieder komplettiert, aber es die Zeit, obwohl ich eigentlich sehr gut mit meinem tatsächlichen Vater auskomme und wir uns toll unterhalten können, aber dieses Gefühl des sagen wir mal, des Vertrauensbruchs mir gegenüber oder des nie offen Seins bringt mich in immer größere Probleme, muss ich sagen. Kann ich auch, wie gesagt, verstehen, aber vielleicht sollte man dann doch nach einer gewissen Zeit nach vorne schauen und den Zustand so akzeptieren, wie er jetzt ist und vor allen Dingen auch das Glück realisieren, dass du deinen Vater noch hast. Und das gebe ich dir absolut recht. Ne? Das ist ja schon was ganz Tolles. Und das ging ja noch weiter, da hat er kurz nachdem der Test, also nachdem bekannt war, dass der Test tatsächlich positiv ausfiel, hat er mir eröffnet, dass er ja noch mindestens ein weiteres Kind hat, also eine... Ach so, dann wurde die Familie noch größer, ja. Ganz genau. Und auf einmal hatte ich dann noch dazu nicht nur einen Bruder, sondern auf einmal auch eine Schwester. Und dann haben wir uns getroffen vor einigen Jahren in dem ursprünglichen, in seinem Elternhaus, wo ich dann auch gezeugt wurde. Ganz tragischer Moment für mich. Ja, ich treffe meine Schwester, die ist noch 4 Jahre älter als ich, ist und sie weiß von mir erst seit ein paar Monaten, ich weiß von ihr seit ein paar Monaten, also irgendwo alles sehr positiv. Aber es ist wirklich eine Geschichte wie aus dem Drehbuch. Die glaubt man nicht, und wenn man sie nicht... Fast genau zu unserem heutigen Thema, die größte Lüge meiner Eltern oder die schlimmste Lüge meiner Eltern. Raphael, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und wünsche dir, dass du dich mit den neuen Gegebenheiten dann doch vielleicht allmählich immer besser arrangieren kannst. Ich wünsche es dir sehr. Ich danke dir vielmals von mir. Alles Gute wünsche ich. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Raphael zu unserem Thema die schlimmste Lüge meiner Eltern. Und hier ist Josephine. Josephine, 61. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Domian. Hallo Josephine. Ich heiße Josephine. Josephine. Und man ruft mich Finny. Finny. Darf ich auch Finny sagen? Okay. Sag ich Finny. Ja. Ich muss jetzt vorausschicken, dass ich hier die größte Mutprobe meines Lebens ablege, über dieses Thema zu sprechen. Und zwar hat sich meine Mutter mit 62 Jahren erhängt. Mhm. Und die größte Lüge meines Vaters sehe ich darin, dass er sich selbst was vorlügt und uns was vorlügt, als ob er nicht wüsste, warum sie sich erhängt hat. Weil er war unheimlich gewalttätig. Wir waren 5 Kinder und uns die beiden ersten Töchter, ich bin die Zweitgeborene, wir sind schwerst misshandelt worden und haben zusehen müssen, wie er meine Mutter schlägt und redet jetzt so, als ob sie an Depressionen oder der Krieg oder die Flucht schuld gewesen wäre und als ob es ihm ein Rätsel wäre, was das beigetragen hat. Wie alt ist der Vater? Mein Vater ist jetzt 90 Jahre. 90 Jahre. Und noch bei guter Gesundheit. Und er findet, dass er bei klarem Verstand ist, aber ich schätze jetzt meinen Vater so ein, dass er wirklich ein psychisch gestörter Mensch war. Total. Wie lange liegt es zurück, dass deine Mutter sich das Leben genommen hat? Das war 1983 schon. Ja, ja. Und? Aber er spricht jetzt immer wieder davon und immer als ob er nichts wüsste. Du bist ganz sicher, dass deine Mutter sich aus Kummer das Leben genommen hat? Ja, aber ganz sicher. Die war fertig, die war krank, depressiv, ein ganzes Leben lang, war wie eine Sklavin, hat nichts von der Welt gesehen, nie Urlaub gehabt. sie ist geflüchtet mit 23 Jahren mit ihren Geschwistern von Rumänien über Österreich nach Deutschland und hat auf meinen Vater gewartet. Und ich habe dann, ja, unheimlich, also meine Mutter hat ja immer, wenn er weg war, geredet und hat alles an uns Kindern ausgelassen quasi oder auch erzählt, was sie erlebt hat oder wie er ist und war schlimm. Aber ausgelassen heißt nicht, dass die Mutter euch auch misshandelt hat. Nee. Die das hat nicht. Uns ja geschützt vor seiner Gewalt. Wenn er zuschlug, der hat gekämpft wie eine Löwin, aber immer ohne Erfolg. Der war ein Diktator. Er hat alle beherrscht. Das heißt, du bist in deiner Jugend, deiner Kindheit von deinem Vater sehr oft und sehr schlimm geschlagen worden. Ja, meine letzten Prügel bekam ich mit 21. Mit 21? Ja. Was war da passiert? Weswegen? Es war die Zeit, wo ich so erste Mal mich nach außen gewagt habe und Spaß gekriegt habe an meinen Freunden. Und wir sind dann nach der Arbeit 3 Tage hintereinander, bin ich spät nach Hause gekommen, ohne dass ich das gesagt habe. Ja. Dann hat er mich an der Türe empfangen, nachts um 23:30 und hat mich beschimpft, du Hure, das war das Erste. Dann habe ich das erste Mal zurückgeredet und habe gesagt, nur weil ich so spät nach Hause komme, bin ich noch lange keine Hure. Und dann hat er losgeschlagen. Wie hat er dich geschlagen? Ins Gesicht. Ich hatte blaue Ohren, dicke Nase und musste am anderen Tag ins Büro. Da warst du 21 Jahre alt? 21. Und meine Geschwister sind neben mir im Zimmer gelegen. Die haben dazugeschaut. Keiner hat gewagt, da irgendwo aufzustehen oder was dagegen zum Unternehmen, weil alle Angst hatten. Ja, so hat sich niemand gewagt, sich gegen den Vater aufzulehnen. Niemals. Und ihr habt mit ansehen müssen, wie der Vater die Mutter dann auch verprügelt hat. Wir haben knien müssen, wir haben vor dem Schrank knien müssen, von kleinst an. Also meine Schwester, der ist ja nach dem Krieg, der war in Russland und ist nach dem Krieg nach Hause gekommen und war eigentlich wie ein Wahnsinniger. Du sagst, ihr musstet vor dem Schrank knien? Ja, und wir haben dann bitten müssen, Mama, bitte darf ich aufstehen, Daddy, darf ich bitte aufstehen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich stundenlang gekniet bin, weil ich es nicht sagen konnte, aus Gelähmtheit und Angst. Achso, du musstest knien, wenn du irgendwas Schlimmes gemacht hattest zur Strafe. Es waren Kleinigkeiten. Wir haben nie was Schlimmes gemacht. Dann musstest du vor einem Schrank knien und so lange knien, bis er dann sagte, ja, du kannst aufstehen. Ich musste das sagen. Ich weiß nicht, wie klein ich war, wo ich das erste Mal knien musste. Da kann ich mich nicht mehr erinnern, auch meine Schwester nicht mehr. Es kann sein, dass ich vielleicht 4 Jahre, 3 Jahre war. Ja. Und ich musste das sagen und ich konnte das nicht sagen. Und wenn er draußen war, ist meine Mutter gekommen und hat immer gesagt, sag's halt. Und ich konnte nicht, ich war ja natürlich gelähmt als kleines Kind. Und wie lange musste man dann so knien? Bis ich das sagen konnte. Dann durfte ich aufstehen. Aber warum konntest du es nicht sagen? Ich kann mir das heute nur so erklären, wenn ich mich mit Kindern beschäftige, wenn man so ein kleines Kind aus lauter panischer Angst, das war eine Gelähmtheit, eine Ohnmacht von einem kleinen Kind, das nicht mehr fähig war zu bitten. Und, Der Satz war, bitte, ich möchte aufstehen. Bitte, Mama, darf ich aufstehen, hat er. Denn so haben wir es sagen müssen. Und wir mussten bitte Mama sagen, obwohl die total außer Rand und Band war. Und es kam dir nicht über die Lippen aus Angst? Ich war gelähmt. Weil das ist ja nicht einmal passiert, das ist ja x-mal passiert. Wie kann ich mir, ich habe das noch nie gehört, sowas. Wie lange muss ich mir vorstellen, hast du dann gekniet? Das kann bis zu einer Stunde gedauert haben. Also es hat oft für mich eine Ewigkeit gedauert. Und warum gerade vor einem Schrank knien? Weil die kommen aus Rumänien und da ist es eigentlich bekannt, diese Knierei, das haben viele Menschen mit den Kindern gemacht. Und ich muss, weil es er wahrscheinlich auch so erlebt hat, denke ich. So, jetzt hat deine arme Mutter, die so viel Leid ertragen musste, das ganze Leben lang, hat sich dann im Alter von 62 Jahren erhängt. Ja, depressiv, verwirrt, aber Schluss. Da war er auch so ungefähr in... Da war er 2 Jahre älter. 2 Jahre ungefähr in dem Alter. Genau. Und hat bis heute, all die vielen, vielen Jahre, auch nicht einen Funken der Reue gezeigt. Nee, auch nicht direkt danach. Nee, da käme der gar nicht dazu. Wo lebt dein Vater jetzt? Der lebt jetzt so 10 Kilometer weg von mir. Noch zu Hause oder in einem Heim? Noch zu Hause, ja. Und in ein Heim, das wäre nie in Frage gekommen. Ja. Er hat schon früher gespart, da hat er uns gedroht, wenn wir ihn nicht pflegen, wir bekommen keine einzige Mark, wir haben gar nicht gewusst, was los ist. Also er war wirklich, ich möchte sagen, ein Irrer, dem es kein Mensch anmerken würde, wenn er ihm begegnet oder wenn er... Freundlicher Mann nach draußen. Freundlicher, netter Mann nach außen. Meine Mutter hat ihn immer als Wolf im Schafspelz genannt. Aber spätestens nachdem die Tragik mit eurer Mutter passiert ist, da wart ihr nun auch schon alle erwachsene Leute. Ja. Warum hat sich da niemand getraut, den Vater frontal anzugreifen, ihm Vorwürfe zu machen? Alle noch unter seiner Macht standen. Und die stehen bis heute noch. Und ich bin ja krank geworden mit 26. Ich habe Angstattacken bekommen und habe das 5 Jahre verschwiegen, bis ich es nicht mehr verschweigen konnte, weil es immer schlimmer wurde. Ja. Also hat dieser Mann eine ungeheure Macht. Obwohl er de facto gar keine Macht mehr hatte über euch, aber er hat... Er hat sie immer noch. Also was meine Schwester betrifft, meine älteste Schwester, die geht gar nicht mehr nach Hause. Aber das ist eigentlich alles nur deswegen geschehen, weil ich angefangen habe, mit meinen Geschwistern zu reden. Mhm. Also ich habe einen heiligen Zorn, nenne ich das immer, nach dem Tod von meiner Mutter. Ich habe mich als Kind schon immer innerlich gewehrt, wenn die gestritten haben oder wenn Krach war. Ich habe ein Messer in Gedanken in der Hand gehabt. Aber Entschuldigung, damit ich es richtig verstehe, die Geschwister sehen es genau wie du, dass die Mutter dich aus Kummer umgebracht hat. Ja, es wird bloß nicht so direkt denen drüber gesprochen. Weil wenn jemand spricht, dann sprich ich. Das ist ja wirklich Wahnsinn, dass sich keiner, wie 5 Kinder seid ihr, ne? Dass keiner sich gewagt hat, auch im Erwachsenenalter sich gegen diesen Mann aufzulehnen und ihm also richtig die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Genau, ich habe es versucht mit Brief nach dem Tod von meiner Mutter, habe ich Schreiben angefangen. Ja. Auch meinem Bruder geschrieben, weil es ging dann ums Erbe. Er betrügt uns wahrscheinlich ums Erbe unserer Mutter. Wir haben schon was bekommen, aber wir werden nie erfahren, was er zusammengespart hat. Meine Mutter durfte das nie wissen. Die wollte auch mal wissen, was Geld da ist. Ja. Dann hat er ihr gedroht. Also du hast einen Brief geschrieben und wolltest ihm da, Briefe geschrieben, was unser Leben betraf, unser gemeinsames, aber ganz vorsichtig, damit ich ihn ja nicht verletze. Ich bin zwar dann immer massiver geworden, er hat die Briefe ignoriert oder zurückgeschickt oder behalten. Er hat mir vor Jahren, wo ich Geld bekommen habe, weil ich immer wieder freundlich gefordert habe, um mir ein Haus zu kaufen, weil ich wegen meiner Rente das brauchte, sonst wäre ich irgendwann ein Sozialfall gewesen, und ich habe gesagt, ich fordere das, aber freundlich, und er hat es am Anfang abgelehnt und ich habe nicht locker gelassen, dann habe ich es doch bekommen. Okay, da ist jetzt dummerweise eine materielle Abhängigkeit. Genau. Wenn genau. diese materielle Abhängigkeit nicht wäre, du bist eine absolut freie Frau, du könntest sogar ihm jetzt noch die Wahrheit zumuten. Ich kann eigentlich nicht, er hat mit mir einen Vertrag gemacht, wenn ich mir was zu Schulden kommen lasse, dann kann er das von heute auf morgen, kann er mir das Geld entziehen. Was heißt zu Schulden kommen lassen? Ja, wenn ich ihm die Meinung sagen würde. Ach so ein Vertrag. Boah, das ist ja eine Diktatur. Ja, er ist ein Diktator. Bloß keiner würde das so nennen. Du hast gerade gesagt, ein Wolfs im Schafspelz. Ja, Schafspelz, meine Mutter immer über ihn. Der hat euch das ganze Leben lang misshandelt. Ja. Wie viele Mädchen sind in der Familie? 3. 3. Und 2 Jungen. Hat er sich an den Mädchen auch vergangen? Nein, das weiß ich nicht. Also, nein, das glaube ich jetzt nicht. Also an dir nicht? An mir nicht, nein. Du sagst dazu. Ich muss schreckliche Sachen erlebt haben, was meine Mutter betrifft. Also die Sexualität, das war ein Riesendrama auch. Ja. Er hat sich von meiner Mama genommen, was sie wollte. Ich glaube, dass er sie vergewaltigt hat, und ich glaube, dass ich ein Vergewaltigungskind eventuell bin. Mhm. Und vielleicht nicht nur ich. Ja. Also eine hochdramatische Lebensgeschichte verbirgt sich hinter euch und hinter dir. Genau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dir das sehr schwer gefallen ist, anzurufen, dann hier zu sprechen. Ja, also jetzt... Aber vielleicht tut es auch ganz gut, das mal so alles auszusprechen. Ja, ich habe ja von jung an mir immer gedacht, ich schreibe ein Buch. Ich habe unsere Geschichte so grauenvoll gefunden. Mhm. Ich mir gedacht habe, man muss das mal sehen, was ein Mann... wie ein Mann eine Familie vernichtet. Finde ich keine schlechte Idee. Somit könntest du es dir auch von der Seele schreiben. Ja, ich habe mir schon alles von der Seele geschrieben, bloß ich müsste mich noch hinsetzen. Dann denke ich mir, wenn interessiert's. Ach, das sagt nicht. Es ist sehr schockierend schockierend gewesen, wie du es jetzt gerade erzählt hast. Also, ja, das ist noch lange nicht alles. Das glaube ich. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Finn, ich danke dir für ich danke dir für das Vertrauen, das du hier angerufen hast. Wenn du gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen möchtest, biete ich dir natürlich sehr gerne an. Eigentlich nein. Okay, war auch nur ein Angebot. Gut, danke. Dann wünsche ich von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Christa, 66. Guten Morgen, Christa. Ja, Domian, schönen guten Abend. Hallo, Christa. Domian, ich rufe an, und zwar, es geht um meine Mutter. Lüge. Also ich fange mal in Kurzform an. Meine Mutter ist im Juni gestorben. In diesem Jahr? In diesem Jahr, am 27. Juni. Meine Mutter, also wir sind drei Kinder. Meine Mutter ist eine ganz kleine, einfache Frau gewesen. Mein Vater hat sich sehr jung umgebracht. Sie hat sich also eigentlich mit als Verkäuferin durchs Leben geschlagen, hat aus uns drei Kindern sehr gute Menschen gemacht, hat uns auch gute Ausbildung gegeben. Aber sie war immer sehr geizig. Also sie hat das Geld beieinander gehalten. So, und jetzt kommt es, als meine Mutter nun verstorben war, da war ich sehr traurig. Ich hatte dich vor Jahren mal angerufen, weil ich mit meiner Mutter Probleme hatte. Die sind leider schon fast zu Ende. So, ich konnte auch, also was mich jetzt so schlimm als Lüge beschäftigt, ist eben das. Mein Bruder kam ihm dann vor vier Wochen nach ihrem Tod und sagte, was willst du mit ungefähr 50.000 Euro machen? Ach. Ich sage, bitte, ich habe meinen Bruder angeguckt, ich sage nochmal, bitte, wie viel? Also ich sage es jetzt immer noch, ich sitze hier und kann es bis heute nicht fassen. Also hat deine Mama, hat die jetzt 50.000 oder 150.000? Pro Kind. Das heißt 150. Also es kommt nochmal, es werden 60.000 Euro sein, es kommt noch eine Nachzahlung. Also 150, 180.000 insgesamt hatte sie... Insgesamt gespart an Euro, und sie war eine einfache Frau und... Eine völlig einfache Frau, die hat auch bescheiden gelebt? Ganz bescheiden gelebt. Ja. Sie hat sich nie etwas gegönnt. Es war sogar so, ich bin mal arbeitslos geworden, also aufgrund einer Erkrankung. Und habe dann vier oder sechs Wochen, wusste ich also gar nicht, wovon ich leben sollte. Da bin ich einmal zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, kannst du mir mal 100 Mark leihen? Ne? War noch 100 Mark Zeiten. Ja. Und da sagte sie zu mir, du kannst zum Essen kommen, aber sonst nichts. Das ist ja unglaublich. Aber was ist jetzt eure Überlegung und eure These? Woher hat die Frau so viel Geld zusammensparen können? Das ist ja eine wahnsinnige Summe. Ja, also unsere Mutter hat auch etwas gemacht, was ich ihr, deswegen hatte ich dich damals versucht, um Rat zu bitten. Sie hat uns drei Kinder immer auseinandergetrieben. Also ich habe jetzt zu meinem älteren Bruder nach ihrem Tod wieder einen Gott sei Dank super guten Kontakt und der kann das auch nicht fassen. Ja. Und ich habe dann meinen jüngeren Bruder, der wohl ein bisschen was wusste, gesagt, sag mal, wo hat Mutti dieses Geld her? Und? Das sind 300.000 D-Mark, ja. Kann ein normaler Mensch im Leben gar nicht sparen. Ja, vor allen Dingen, wenn sie nicht viel verdient hat. Und ja, eben. Ne? Was ist eure Theorie? Also mein Bruder sagte, und das wusste ich auch, sie hatte dann im Haushalt auch gearbeitet. Und das war ein alleinstehender Herr. Also erst das Ehefrau, dann starb die Frau. Und der Mann hat sie dann als Erbin eingesetzt, als Miterbin. Und dieses Geld hat dann wohl mein Bruder sehr gut angelegt, in guten, sicheren Fonds. Ach, der wusste davon? Der wusste davon. Also schon länger, viele Jahre wusste er schon. Ja, hat uns aber auch nie etwas gesagt. Ah ja, gut, dann ist ja die Erklärung schon da. Sie hat eine Erbschaft gemacht. Ja, und aber warum, das finde ich als eine Lüge. Also ich sitze nämlich jetzt hier, ich kann mich über dieses Geld nicht freuen. Sag mal, als du sie um 100 D-Mark gebeten hast, hatte sie ihr Erbe da schon? Du hast bestimmt zurückgerechnet. Ja, das habe ich jetzt auch getan, nicht? Weil mir jetzt so viel durch den Kopf geht. Da hatte sie dieses Erbe noch nicht. Aber wisst ihr denn, wie hoch das Erbe war und wie viel ihr Eigenanteil war, den sie dazu gespart hat? Nein. Das weiß ich. Also es könnte durchaus vielleicht sein, dass sie damals auch schon ein kleines oder ein ordentliches Polster privat gespart hatte. Also und dann kam das Erbe noch drauf. Von ihrer Mutterseite her, ne, unsere Großmutter, als die starb, es waren viele Ungereimtheiten. da. Unsere Oma, die hatte für ihre drei Enkelkinder ein Sparbuch, ne? Das hatte ich ja auch mal gesehen, sagte so, da ist ein Sparbuch, ne? Da kommt jeden Monat ein bisschen was drauf, und wenn ich mal nicht mehr bin, dann freut er euch. Ja. Und als unsere Oma starb, habe ich aber kein Sparbuch bekommen. Ach so. Und irgendwann, viele, viele Jahre später, habe ich das meiner Mutter mal gesagt. Da habe ich mir mein Herz gefasst, wie gesagt, weil wir hatten immer ein sehr gespanntes Verhältnis. Ich habe immer um ihre Liebe gebettelt und sie nie bekommen. Ja. Das war damals meine Frage auch an dich, ne, wo du mir sagtest, ob ich vielleicht aus einer, ja, dass mein Vater vielleicht nicht mein Vater sein könnte. Das kann ich nicht mehr rausfinden. Das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Erzähl mal, weißt du, mit dem Sparbuch, da hast du sie gefragt, wo ist das Sparbuch geblieben? Nee, ich habe dann nur einfach irgendwie mal, als sie wieder, also sie sprach auch immer sehr gerne von Geld. Und da habe ich dann nur so kurz gesagt, ich sage, komisch, sage ich, die Sparbuch von Oma, da habe ich nie was bekommen. Da hat sie gesagt, doch, das hast du bekommen. Da habe ich gesagt, Mutti, jetzt schwindelst du aber. Ja. War ich natürlich wieder die Böse, ja. Ja, aber die Mutti hat ja das einkassiert und aufs Konto gelegt, bei sich. Ja. So muss ja. es gewesen sein, ne? Ja, so muss es nicht gewesen sein. Interessant ist ja dann auch, sie hat völlig alles heimlich gemanagt, nur der eine Bruder war eingeweiht. Ja. Aber sie hat das so verfügt, dass es genau gleich geteilt wird unter euch Geschwistern, das Geld. Ja, also sie hat das ein schon. Testament für uns gemacht, ne, also was mein Bruder auch schon zu Lebzeiten, also sie hatte dann im letzten 4 Wochen noch einen Schlaganfall bekommen, also 3 Wochen vorher, und mein jüngerer Bruder, die wollten gerade in den Staaten fliegen, da habe ich gesagt, ihr fliegt, ja, ich bin da, ich bin in Rente, ich habe Zeit, ich lebe völlig alleine, ihr fliegt. Ne? Was zu managen ist, manage ich, und die sind auch geflogen. Dann ist sie aber Gott sei Dank dann nach 2 Wochen eingeschlafen. Ich will dir mal was sagen, Christa. Du hast gerade so geäußert, dass du mit diesem Geld gar nicht so glücklich werden kannst. Nein, überhaupt gar nicht. Ich sitze hier völlig fassungslos, auch heute noch. Für mich ist das eine Lüge. Wie stehst du denn finanziell da? Ich habe eine relativ kleine Rente. Also eine kleine Rente. Das heißt, dieses Geld kannst du eigentlich schon gebrauchen. Ja, also mein Bruder hatte mir, ich hatte jetzt letzten Monat Geburtstag, hat mein einer Bruder mir so eine nette Karte geschrieben, nutze die Möglichkeiten, die sich dir jetzt bieten, solange du es noch kannst. Christa, ich will dir was sagen. Ich verstehe völlig, wenn du sagst, das ist auch eine schlimme Lüge, die eine Mutter einem Kind oder den Kindern antun kann. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist schlimm. Aber dennoch finde ich, dass du sehr guten Gewissens dieses Geld annehmen kannst. Das ist kein schmutziges Geld. Und dass du dir, da du ja nur offensichtlich auch nicht so eine einfache Vergangenheit hinter dir hast, wie du es ja schon angedeutet hast, dass du dir das jetzt im Alter von 66 mit einer kleinen Rente wirklich dir was gönnen solltest. Und ich finde, du solltest dir wirklich das Geld nehmen und sagen, okay, es ist mein Geld und ich mach's mir schön damit. Aber ich kann es einfach nicht, weil ich diese Unehrlichkeit, warum hat sie nicht zu Lebzeiten? Finde ich auch. Aber da bekam ich dann Weihnachten, nicht meine beiden Brüder, die haben sehr viel Geld, alle beide, die bekamen dann wirklich einen großen Geldumschlag, und mir hat sie eine Tüte mit einem Pfund Kaffee hingestellt und einer Packung Pralinen. Den Kaffee habe ich 10 Pfund im Schrank stehen. Ja, das sind natürlich Verletzungen, die man nie vergisst. Ja, ich denke, jetzt über den Tod hinaus hat sie mich damit auch noch weiter verletzt, weil das für mich so eine Lüge ist. Ne? Mhm. Wenn sie im Krankenhaus war und ich sage, Mutti, seit dem Schlafanzug, den ich gewaschen habe, da kann man ja schon die Ärzte durch den Popo werfen. Ne? Mhm. Sie war sehr sauber und alles. Ne? Ich kaufe dir 9. Brauche ich nicht. Ich in die Stadt gefahren, 9 Schlafanzug gekauft, komme ins Krankenhaus, sag, Mutti, gefällt er dir? Was hat denn der gekostet? Ich sag mal 39 €, das ist nicht teuer. Was, so viel Geld? Die hat mich beschimpft, hat mir dann wie ein Hund 20 € an die Erde geschmissen, und jetzt kann sie selber zulegen. Aber verstehst du? Ich hab eine andere Idee. Ich will irgendwie, dass du es noch ein bisschen, dass du es finanziell, dass es dir gut geht. Was heißt? Entschuldigung, darf ich nochmal kurz unterbrechen? Ja. Ich habe jetzt, wie gesagt, es kommt noch eine, bis alles zum Schluss abgerechnet ist, kommen noch mal ungefähr 10.000 € noch mal pro Kind, immer pro Kind, wir sind 3. Ja. Ne? Ich habe das Geld angelegt, aber ich kann es nicht angreifen. Und wir haben meine Mutter eine Waldgrabbestattung gemacht. Nach ihrem Tod, bevor ich von der Erbschaft was wusste, konnte ich hingehen, und jetzt kann ich nicht mehr hingehen. Zu diesem Grab, zu der Grabstelle? Richtig. Ja. Ich kann nicht mehr zu dem Baum gehen, das geht einfach nicht. Du hast das Geld angelegt, aber du kommst schon ran noch an das Geld. natürlich. Ja. Was hältst du von lass mich sagen, folgende Idee. Was hältst du davon, wenn du, ich sag's jetzt mal so, Pi mal Daumen, die Hälfte für einen sehr, sehr guten Zweck, den du dir ausguckst, spendest? Ja, das habe ich auch schon überlegt. Und ein Teil, ob es nun die Hälfte ist oder das ist jetzt egal, aber ein Teil dann auch wirklich doch für dich dann auch nutzt. Dann hast du auf einen Teil, hast du etwas getan, was sie sicher nicht würde wollen, und hast deinen eigenen Akzent dort reingesetzt und dennoch für dich auch noch was Gutes rausgezogen. Ja, das sind Dinge, die habe ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen. Ne? Dass ich, habe ich auch schon zwei Stellen, ne? Wo ich sage, da werde ich was hinspenden. Nur meine Frage ist, warum hat meine Mutter so, also zumindest mich und meinen älteren Bruder so angelogen? Das finde ich ganz schlimm und dafür wird es nie eine Antwort geben. Dieses Geheimnis wird sie mit ins Grab genommen haben. Ich weiß wohl, dass sie mal sagte, also auch nicht zu mir, nur zu meinem jüngeren Bruder, dass sie wohl eine panische Angst hatte, dass sie mal ins Heim muss und dass dann ihre Kinder für sie bezahlen müssen, weil ihre Rente nicht gereicht hätte. Dass sie, so hat mein Bruder das jedenfalls dann jetzt gesagt, und deswegen hat sie alles so beiseite. Ja, aber trotzdem bleibt die Verletzung von all den anderen Sachen auch, die du gerade erzählt hast. Und das ist natürlich eine schlimme Lebenserfahrung, dass die eigene Mutter sich so dir gegenüber verhalten hat. Das verstehe ich völlig und da gibt's auch gar nichts schön zu reden. Ja. Überleg doch mal, ob du vielleicht irgendwie so eine Mixtur hinkriegst, dass du dann vielleicht dadurch auch einen Teil des Geldes annehmen kannst für dich, wenn du einen anderen Teil für einen sehr guten Zweck dann veräußerst. Oder? Ja, und dass ich das dann vielleicht sagen kann, gut, okay, genau. Ob sie das nun will oder nicht gewollt hätte. Genau. Ja, und dass ich dann damit glücklich bin. Genau, das hätte... Argument kann ich es gar nicht. Ja. Spiel doch mal so die Varianten durch, vielleicht kommst du zu einem guten Ergebnis. Ich würde es dir wirklich sehr wünschen, sehr wünschen. Liebe Christa. Warum hat meine Mutter sich selber das Leben so schwer gemacht damit? Was meinst du, wie viele Leute es gibt, die so viel Geld auf dem Konto haben und sich das Leben extrem schwer machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, das Einzige, was sich gegönnt hat, war eine Reinemacher-Frau, die dann aber auch schon wieder zu teuer war. Mhm. Und wenn ich dann gesagt habe, Mutti, fahr doch in Urlaub, also so wenig Rente hast du ja auch nicht. Mhm. Was das kostet, oder wenn wir dann wirklich mal zu ihrem 80. Geburtstag mal essen gegangen sind und sie hat dann 50 Pfennig Trinkgeld hingelegt. Ich glaube, der Geiz... Schämt in Grund und Boden. Ja. Ich bin zu der Bedienung, hab dir 50 Mark in der Hand gedrückt. Ne? Ich glaube, der Geiz ist so etwas Machtvolles irgendwann, dass die Menschen völlig zerfressen werden davon und man kann das gar nicht mehr rational erklären. Ja, vielleicht Christa. Wird dann auch dieses ganze Verhalten mir gegenüber. Ja, vielleicht, ja, genau. Christa, jetzt muss ich Schluss machen. Okay, du mir. Wünsche dir von Herzen alles Gute. Das ist sehr lieb und vielen Dank für eure schöne Sendung. Sehr gerne. Tschüss, Christa. Ja? Tschüss. Guten Nacht, tschüss. Und hier ist die Marion. Marion ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen Domian. Guten Morgen, Marion. Heide Witzka, ich glaube das noch gar nicht. Auch zu unserem Thema, die schlimmste Lüge meiner Eltern. Ja, korrekt. Was war da bei dir oder ist da bei dir? Meine Eltern haben mir nicht gesagt, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Und ich habe das erst erfahren, als ich 18 Jahre alt war. Hm. Und da hat mir das meine Großmutter, die Mutter meines Vaters war, im Streit an den Kopf geschmissen. Ah, schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Ja, das war hart, ja. Im Streit an den Kopf geschmissen. Du bist ja gar nicht, unsere richtige Enkelin oder sowas. Ja, sie hat mir gesagt, das ging darum, dass mein Vater an dem Tag nicht ganz nüchtern war und ich habe das meiner Oma auch so gesagt und sie hat gesagt, ja, bei dir ist er immer nur betrunken und so und jetzt will ich dir mal sagen, warum. Hm. Und dann hat sie mir gesagt, weil du nicht sein Kind bist. Wie hat denn dieser Mann, der nicht dein Vater war oder ist, wie hat er dich denn behandelt als Kind und Jugendliche? Eigentlich haben mich beide schlecht behandelt, meine Mutter und mein Vater. Ja. Entschuldigung. Ich habe noch einen Bruder, der ist 4 Jahre jünger. Der ist der leibliche Bruder von mir. Ja, genau. Also das Kidskind. Ja, genau. Mhm. Und da, mit ihm lief das irgendwie immer gut. Also er war immer der Gute, der Brave, der immer alles toll gemacht hat. Und du warst die Böse. Und ich war die Böse, ja. Ich war immer schuld. Das konnte sein, was wollte. Ich war immer schuld. Wer ist denn dein richtiger Vater? Das war damals der Chef meiner Mutter. Als diese Szene passiert ist, die Oma wirft dir das an den Kopf, du bist 18 Jahre alt. Ja. Das muss ja, ist ja für eine 18-jährige junge Frau oder für jeden, das ist ja fast vom Alter unabhängig, ein mega Schock. Was hast du zuerst getan? Bist du zu deiner Mutter gegangen oder zu deinem Vater gegangen? Oder hast du erstmal nichts gemacht? Ich bin, wir haben alle im selben Ort gewohnt, also sämtliche Großeltern und wir auch. Ich bin zuerst nach Hause gefahren zu meinem Vater, der ja wirklich betrunken auf dem Sofa lag und habe ihm gesagt, hier mal, die Oma hat das und das gesagt, stimmt das? Und dann hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, frag deine Mutter. Und hat sich wieder rumgedreht. Nein, da bin ich wieder, ich hatte zu der Zeit schon ein Auto, bin ich in mein Auto zu meiner anderen Oma gefahren. Da war auch meine Mutter. Ja. Und da habe ich meine Mutter gefragt, die Oma hat das und das erzählt, stimmt das? Dann ist mein Opa schon aufgestanden, aus dem Zimmer gegangen. Meine Oma hat angefangen zu heulen. Und meine Mutter ist wie im Tigerkäfig auf und abgelaufen und hat dann gesagt, ja, du nicht. Du nicht, du bist nicht das Kind. Genau. Also sie hat es gar nicht mit Traurigkeit gesagt oder mit Erschütterung, sondern fast aggressiv? Ja, sie hat gesagt, du bist nicht vom XY, du nicht. Mhm. Und alle anderen wussten es? Alle, wussten alle. Und dieser Mann, bei dem du aufgewachsen bist, von dem du dachtest, das sei dein Vater, der wusste auch von Anfang an, dass du, das hat deine Mutter ihm dann gebeichtet, oder wie? Ja, also meine Eltern haben 68 geheiratet und ich bin 69 geboren, ja. Mhm. Und das Verhältnis mit ihrem Chef, das lief vor der Hochzeit und das mit meinem Vater lief auch vor der Hochzeit. Also die liefen beide parallel. Und wusste dein Vater von dem Verhältnis zum Chef und der Chef von deinem Vater? Ja. Also ich nenne jetzt mal den Ja, das ist einfacher für mich, ja. Ja. Mhm. Genau. Ja, die wussten voneinander. Die wussten voneinander. Mhm. Und als du dann auf die Welt gekommen bist, war denn da sofort, wenn die beide parallelen Verhältnisse hatten mit deiner Mutter, dann war denn sofort klar, dass der Chef der Vater ist und nicht der andere Mann? Also meine Mutter sagte ja, sie hat mir gesagt, sie wusste, dass es von wem es ist, von Anfang an, weil sie sagte, sie hätte mit meinem Vater nicht geschlafen, was ich ja auch ein bisschen seltsam fand. Ich habe ja auch gesagt, aber ihr wart doch frisch verheiratet, das ist so ein bisschen seltsam. Mhm. Und dann sagt sie, ja, es wäre aber so gewesen, also es wäre ausgeschlossen. Ach so, du bist gezeugt worden, da waren schon deine Eltern verheiratet. Korrekt. Ach so. Ja. Ach so. Und dein Vater, dein nicht leiblicher Vater, hat deine Mutter geheiratet, obwohl er wusste, da läuft was mit dem Chef. Und genau. Das ging auch noch in die Ehe rein. Wusste er das auch noch, dass während die verheiratet waren, dass die Mutter immer noch mit dem Chef rummachte? Also laut meinen Erinnerungen war das so, dass mein Vater mal früher von der Arbeit nach Hause kam und die beiden erwischt hat, sozusagen, bei sich zu Hause. In deiner Erinnerung? Ja, meine Mutter hat ja damals, nachdem ich das dann alles gewusst habe, dann hat sie mir viel erzählt aus dieser Zeit. Ach so, und ich meine, das hätte sie mir gesagt, dass das damals vorgefallen ist. Mann, da bricht doch eine ganze Welt zusammen. Wie bist du dann danach mit deinen Eltern, die ja nur halb deine Eltern waren, weiter verfahren und umgegangen? Also es war so, ich habe dann natürlich gefragt, wer mein Erzeuger ist. Und meine Mutter hat mir das dann auch gesagt. Sie hat mir auch gesagt, wie der heißt. Und zu der damaligen Zeit hat er auch noch gearbeitet als Berufsschullehrer. Und da habe ich dann einen Brief hingeschrieben. Und ich habe das geschrieben, Brief an einen unbekannten Vater. Und habe das dann einfach da in die Berufsschule geschickt mit seinem Namen. Und da kam dann auch eine Antwort. Ja. Wusste denn dieser Mann, dass du sein Kind bist? Oder wusste der gar nichts davon? Er hat es vermutet. Aber sicher war er sich die ganze Zeit auch nicht. Meine Mutter sagt ja, er sagt nein. Also, verstehe. Er hat es nur vermutet. Ja. Hast du denn dann zu deinem richtigen Vater ein Verhältnis aufbauen können? Ja, hatte ich, ja. Und das war auch eigentlich genau der Mensch, den ich die ganze Zeit irgendwie gesucht habe. Das war so der fehlende Charakter, wo ich gedacht habe, Mensch, da hast du das und das her und so. Und auch vom Äußeren, von der Haarfarbe, von allem. Also hat sich das zum Guten entwickelt dann? Nein, leider nicht. Also es war am Anfang sehr schön. Und dann war das auch so, er hat mir dann auch so sein Heimatdorf gezeigt und da hat meine Mutter gewohnt und da meine Großmutter und so. Es war alles ganz harmonisch und irgendwann hat er mich dann angerufen nach einem Dreivierteljahr und hat gesagt, wir können uns nicht mehr sehen. Ach. weil er ist nach Hause gekommen und seine Frau hätte ihm auf den Kopf zugesagt. Er hätte ein Verhältnis mit einer deutlich jüngeren Frau und er hätte nicht den Mut gehabt zu sagen, dass ich kein Verhältnis bin, sondern seine Tochter. Und ach, er möchte den Kontakt zu mir abbrechen. Ach du lieber Gott. Was für Dramen. Ja. Was für Dramen dann immer wieder neu entstehen. Ja. Aber was ist denn das für, Entschuldigung, wenn es dann auch dein Vater ist, für eine Flasche? Da steht er nicht zu seinem Kind. Ja, da habe ich ein Jahr dazu gebraucht, um das zu begreifen. Ja. Mann, du Mann. Und du bist heute 40 Jahre alt und du hast mit dem Mann nie wieder Kontakt gehabt? Ja, ich habe ein Jahr lang habe ich das dann mitgemacht und nach einem Jahr habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, nee, also ich mache das nicht mehr mit. Entweder sagst du jetzt die Wahrheit oder ich sag die Wahrheit. Mhm. Also das, ich mache es nicht mehr mit. Ich bin nur, ich weiß nicht, ich hatte überhaupt keine Schuld. Mhm. Ja, und ich war immer nur der Depp, erst von meinen Eltern und dann auch von ihm. Absolut. Und dann war ich noch sein Verhältnis. Ja, das wollte ich nicht. Und dann? Ja, habe ich ihn verklagt. Also Vaterschaftstest machen lassen. Und das hat sich also herausgestellt, dass er wirklich ein Vater ist? Ja. Und das Verhältnis war kaputt, oder? Wie ja, ist es also heute? Es ging eigentlich die ganze Zeit immer nur um seine Ehe und seine Familie. Mhm. Und ja. Wie ist es denn heute, die Verbindung zwischen dir und deinem leiblichen Vater? Ja, leider gibt es den nicht mehr. Also die ist dann wirklich daraufhin kaputt gegangen. Ja. Aber er lebt schon noch. Er lebt noch. Ich habe auch drei Halbgeschwister, die ich noch nie gesehen habe, die auch wissen, dass es mich gibt. Und Mann, sag mal, und ich hatte vorhin noch gefragt, wie das Verhältnis zu deinen, meinen Eltern sind. Ja, bei denen du aufgewachsen bist. Ja. Wie ist das Verhältnis? Wir haben ein Verhältnis, aber das ist eher sehr oberflächlich, ich möchte das mal benennen, ja. Das ist oberflächlich, ja. Also die haben dich so fulminant belogen, um einfach den Schein zu wahren. Oder warum, wenn es doch alle wussten? Ja, die Ehe war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Also das konnte nie gut gehen. Diese Lüge, das hat das nicht getragen. Ich weiß nicht, warum sie das letztendlich alles so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum mein Vater mich als sein Kind angenommen hat, wohl wissend, dass es nicht so ist und er frisch verheiratet war. Ja, alles merkwürdig, alles merkwürdig. Und so der nähere Verwandtenkreis wusste Bescheid, zumindest so die Großeltern. Wussten sonst im weiteren Verwandtenkreis, hast du das im Nachhinein rausbekommen, auch noch andere Leute? Nur meine Tante, also meine Mutter hatte noch eine Schwester, mein Vater ist Einzelkind, also nur die Schwester, die wusste das auch. Ja, ansonsten, nee. Das ist ein Schock. Ich glaube, das ist ein Schock wahrscheinlich, von dem man sich auch so nie erholt, ne? Also das war für mich damals ganz schlimm. Ganz schlimm. Erholen schon, wenn viel Zeit vergangen ist, aber irgendwie ist es schon irgendwie tief eingeprägt in einem, könnte ich mir vorstellen. Sehr. Ich hatte auch schon überhaupt grundsätzlich mir überlegt, ob ich dich irgendwann mal anrufen sollte, weil ich immer diesen Konflikt habe, ob ich mich da nochmal melden soll oder nicht. Ja? Mhm. Ich weiß es einfach nicht, ob ich das jetzt einfach so beruhen lassen soll. Er meldet sich ja auch nicht oder er sucht mich ja auch nicht. Und meine Hoffnung wäre natürlich gewesen, dass es mal umgekehrt wäre, dass er mich mal suchen würde. Ich glaube, wenn nach all dem, was jetzt geschehen ist, verdammt nochmal, dann hat er jetzt die Pflicht, die Initiative zu ergreifen. Ja, das denke ich eigentlich. Finde ich schon, finde ich. Er sollte sich was schämen, dass er sich so verhalten hat. Finde ich. Ja, das akzeptiert er sich leider. Seine Frau denkt, er hätte ein Verhältnis. Ja, aber gut, das war doch dann geklärt, spätestens nach dem Vaterschaftstest. Ja, dann war es geklärt, ja. Aber er hatte dann eigentlich nur mehr Vorwürfe gemacht, dass ich seine Ehe kaputt gemacht hätte. Ja. War er, dein leiblicher Vater, denn mit dieser Frau schon zusammen, als du gezeugt wurdest? Ja. Ach so, das auch noch. Und die drei Kinder gab es auch schon. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Die sind alle älter als ich, ja. Mhm. Marion, ich danke auch dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ja, gerne. Und ich würde, was den leiblichen Vater anbelangt, nichts mehr machen. Ja. Ich glaube, du hast da alles gemacht, was man tun kann. Es nagt immer so ein bisschen, ja, weil es halt doch ein Teil auch von mir klar ist. Es irgendwie schade ist, dass der nicht mehr existiert. Ja. Kann es denn sein, dass er dir mal so über den Weg läuft oder wohnt ihr doch entsprechend auseinander? Ja, er wohnt immer noch da, wo er immer gewohnt hat. Ich wohne in Spanien. Also ach so. Ein bisschen weiter weg. Ach so. Du rufst jetzt aus Spanien auch an? Nein, ihr habt mich in Spanien angerufen. Aber du hast gemailt? Ja. Wahrscheinlich. Ach so, verstehe. Genau. Dann sagen wir einfach ganz herzliche Grüße nach Spanien. Ich habe auch eine Stunde weniger als ihr. Marion, alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema, die schlimmste Lüge meiner Eltern, Telefonnummer 0800 220 5050 und Hallo, sage ich zu Marco. Marco ist 18. Hallo, Marco. Hallo. Hallo. Domian. Na? So, du hast hi. Auch zu dem Thema. Und zwar geht es darum, ich habe seit kurzem erst erfahren, dass ich einen älteren Bruder habe, der geistig behindert ist. Wie alt ist der Bruder? Der ist jetzt 24. Und wo lebt der Bruder? Und der wohnt auch in der Nähe von Hannover. Wo du auch wohnst? Oder ihr auch auf wohnt? Jeden Fall, ja. Wie hast du das? Habe ich das vor 2 Jahren ansatzweise erfahren? Ja. Dass ich irgendwie einen größeren Bruder habe. Von wem hast du es erfahren? Von meiner Mutter. Also die meinte irgendwie, ja, da gab es nochmal vor deinem Papa irgendwie noch einen Mann und naja, aber das habe ich nicht so für wahrgenommen irgendwie. Ich Ach so, dachte, das ist das Kind vielleicht abgetrieben oder so. Das ist ein Halbbruder. Und seit kurzem weiß ich das jetzt richtig genau. Das ist ein Halbbruder. Ja, genau, Halbbruder. Ja, Und lebt, du sagst, der Halbbruder ist geistig behindert, lebt der in einem Heim oder? Nee, in einer Adoptivfamilie. Ach so. Hm. Warum hat deine Mutter dir das so spät erst erzählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, kam sie mal auf dieses Thema und hat sie mir das mal so gebeichtet. Ja, also du hast gerade gesagt, mit 16 hat sie schon Andeutung gemacht und jetzt? Ja, hat sie schon Andeutung gemacht, dass, dass auf jeden Fall ein Mann davorher war und dass sie irgendwie mal schwanger gewesen wäre. Ja. Aber hat zu dem Thema nahezu nichts irgendwie großartig erläutert. Verstehe. Da war es auch irgendwie schon gegessen. So. Ich war ja, wie gesagt, noch ziemlich jung und so. Ja, und jetzt hat sie nochmal von dem Thema angefangen oder hast du nachgefragt? Ja, ich habe nochmal, also wir kamen irgendwie auf dieses Thema. So. Mhm. Und dann hat sie gebeichtet. Was heißt gebeichtet? Ja, sie hat dann die ganze Wahrheit gesagt. Ja, genau, so in die etwa, ja. Und wie empfindest du das, die ganze... Ja, auf jeden Fall schockierend, so. Ja. Also, ja, ich bin ja jetzt 18 so und, ja, ich habe ja eine 2 Jahre ältere Schwester und mein größerer Bruder ist ja noch 2 Jahre älter, wie gesagt, 24. Ja. Und das war auf jeden Fall ein Schock für mich, so. Und hat die Mutter dir das mal, oder hat sie dir das erklärt, warum sie dir das früher nicht erzählt hat? Das ist ja keine Schande, wenn sie... Nee, das hat sie mir nie wirklich so erklärt. Hast du denn die Vermutung, dass sie es dir nicht erzählt hat, weil da noch ein Kind mit einem anderen Mann auf der Welt ist? Oder weil ich habe eher so die Vermutung, dass das Kind vielleicht anders ist. Weil das Kind behindert ist? Genau. Ja, das ist natürlich dann ganz schlimm, wenn sie sich deshalb schämt. Ja, das finde ich schlimm. Ist schlimm, ja. Das finde ich wirklich ganz schlimm. Wie planst du dich jetzt zu verhalten? Willst du diesen Bruder mal besuchen? Geht das? Ja, das ist eine schwierige Sache. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. So, weil das ist ja auch wieder eine andere Sache. Wenn du dich gegenüber normal Leuten stellst oder ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Das ist für mich so ein ganz großes... Ja, so ein Durcheinander. Das ist wirklich kompliziert. Da müsste man erstmal Kontakt zu der Familie aufnehmen, in der dein Bruder lebt. Und die Familie, die wir wissen ja beide nicht, wie schwer geistig behindert dein Bruder ist. Ja. Mit denen müsstest du erstmal sprechen. Und die könnten ja beurteilen, ob man ihm das zumuten kann, ob er das verkraften kann und wie man sich da annähern könnte. Mhm. Würde deine Mutter das denn wollen, dass du Kontakt mit dem Bruder aufnimmst? Das weiß ich nicht genau, aber ich denke mal, die würde das wollen. Sie gibt mir generell eigentlich ziemlich viele Freiheiten und so. Aber dich würde es auch. Ich denke mal, das könnte ich schon machen. Aber dich würde es auch schon interessieren. Ja, mich würde das auf jeden Fall interessieren, sonst würde mich das ja auch nicht so schockieren. So. Ja, das war ehrlich großer Schock für mich. So. Hat denn deine Mutter in all diesen Jahren so ab und zu mal Kontakt zu ihrem Kind gehabt? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Deswegen, ich komme mir vor, ob wenn ich irgendwie so, was weiß ich, Pläne von der CIA oder sowas rausgefunden hätte. Ich weiß es nicht so genau. Das heißt, da sind eine ganze Menge Fragen noch offen, ne? Ja, genau, da müsste ich sie echt noch fragen, so, da müsste ich sie echt noch so. Naja, das kannst du ja, ich finde schon, da hast du auch ein Recht zu. Du kannst sie auch ruhig mal löchern, warum sie dir das so lange nicht erzählt hat. Und wenn das wirklich daran liegen sollte, dass sie sich schämt, ein behindertes Kind zu haben, so ist das eine Schande. Dann kannst du kannst du deine Mutter bei den Kopf waschen. Das auf jeden Fall. Ja. Weil ich bin ja jetzt auch ich bin ja kein kleines Kind mehr oder so, ne? Ja, ich natürlich. Ich interessiere mich ja jetzt auch irgendwie dafür so, was war vielleicht in der Vergangenheit und gerade für sowas. Genau. Mein Gott, das ist mein älterer Bruder. Absolut. Und so. Ja, ja. Also, Marco, du musst noch viel mit deiner Mutter reden und dann würde ich diesen Weg mal vorschlagen, dass du, wenn du das möchtest, Kontakt mit der Familie aufnimmst und dann muss sich das ganz peu à peu annähern, das Ganze. Mhm. Wünsche dir alles Gute, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ach so, ja, danke schön. Mach's gut. Domian, ne? Tschüss. Schöne Grüße an die Südstadt Hannover. Alles klar, tschüss. Okay. So, in der Technik, Gundel, Blendin und morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen unter unserer Nummer 0800 220 5050 und natürlich auch rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Tschüss.